Telekom Doppelfernsprecher mit Monitor Hermannstadt, Ecke Hasenheide in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein älterer Herr, der vor seinem Bauch etwa 5 bis 6 Zeitschriften der Firma Wachturm bzw. Erwachet hält, die allerdings auch in anderen Sprachen erhältlich sind und dementsprechend ein Titelband, Titel ertragen, zum Beispiel Awake und so weiter. Ansonsten gehört zu meiner aktuellen Ausrüstung ein großer Plastiklöffel, ein nicht mehr ganz so gut aussehendes Papiertaschentuch, einige Kronkorken, unter anderem von Sternburg Export. Zum weiteren, zur weiteren religiösen Ausrüstung gehört ein Flyer der St. George Anglican Episcopal Church, Preußenallee 17 bis 19, Berlin. Administrator Jürgen Smith, Organist Daniel Clark. Das ist ein interessante Broschüre mit dem Programm für den 5. August. Und es wird hier gesungen, Psalm 107, Give thanks to the Lord, give thanks to the Lord, for he is gracious. Ja, der genaue Text kann hier an der Telefonzelle angesehen werden. Es gibt auch noch das, unter anderem dem Gospel Luke 12, 13 to 21. Auf der Rückseite dieses Prospekts sind dann auch noch die Öffnungszeiten, die Psalme des Anglican Daily Office eingetragen. Also für Montag käme jetzt Psalm 72 in Frage. Dienstag wäre dann mit Psalm 48 dran. Es endet dann Samstag, Psalm 68. Ja, sehr schön. Interessante Broschüre. Liegt hier an der Telefonzelle Hermannplatz aus. Ferner findet sich hier eine Quittung der Firma Aquadome Sea Life, Spandauer Straße 3. Zwei Erwachsene, ein Kind. Nein, Quatsch. Zwei Erwachsene, einer mit 4 Euro Rabatt. Insgesamt 25 Euro Eintrittsgeld. Und dann gibt es hier noch eine richtig große Rechnung der Firma Metro. Und hier hat jemand ordentlich eingekauft. Und zwar Milka Schoko Keks, Koala Schoko, Oreo Doppelkeks und Landlob Drinks, 500 Milliliter. Das Ganze allerdings nur in kleinen Mengen. Die Rechnung geht über 4,91 Euro. Ansonsten hier am Hermannplatz, außer einem Lidl-Prospekt, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.